Kundgabe 3748. Empfangen durch Bertha Dudde am Ostern, 21.04.1946. Fortsetzung des Erlösungswerkes. Mission. Und meine Mission auf Erden muss fortgesetzt werden, indem meine Liebelehre verkündet wird, stets und ständig den Menschen, die guten Willens sind, auf dass alle der Gnaden des Erlösungswerkes teilhaftig werden, auf dass ihnen durch Liebeswirken verständlich werde, worin die Erlösung besteht, auf dass sie von innen heraus belehrt werden können durch meinen Geist über Sinn und Zweck des Erdenlebens und ihre damit verbundene geistige Aufgabe. Zur Zeit meines Erdenwandels lebte die Menschheit in finsterster Geistesnacht, und dies durch eigene Schuld, weil sie die Liebe außer Acht ließ. Ich zeigte ihnen den Weg zum Licht und erwarb ihnen durch meinen Kreuzestod auch die gleiche Fähigkeit, die Willensstärke, diesen Weg zu wandeln. Ich lehrte sie die Gebote der Liebe erfüllen und leitete sie dadurch in die Weisheit, in das Wissen um Ziel und Bestimmung jedes einzelnen Menschen und um die Mittel zur Erreichung dieses Zieles. Und die mir nachfolgten, denen tat sich die Tür des Himmels auf. Sie wurden frei von dem Druck, der endlos lange Zeiten auf ihren Seelen gelastet hatte. Sie erkannten, was es heißt, das ewige Leben zu besitzen. Sie waren erlöst von der Gebundenheit, erlöst von der Unkenntnis, von der Kraftlosigkeit. Sie kamen mir nahe und konnten meine Liebekraft in Empfang nehmen, die Licht und Kraftfülle für die menschliche Seele bedeutete. Doch für alle Zeiten war mein Erlösungswerk vollbracht, denn immer ist die Erde belebt von unreifem Geistigen, das noch in den Banden meines Gegners schmachtet, das noch gefesselt am Boden liegt, so lange, bis es sich durch eigenen Willen dieser Fessel entledigt. Doch es muss wissen um seinen Geisteszustand, um die Knechtschaft des Satans, um seinen Urzustand und um die Möglichkeit, diesen wieder zurückgewinnen. Es muss diesem unreifen Geistigen der Weg gezeigt werden, es muss ihm Kunde gebracht werden von dem Erlösungswerk, das ein Mensch in übergroßer Liebe für die gesamte Menschheit vollbracht hat, auf dass sie frei werden von gegnerischer Gewalt. Und dieses Wissen muss den Menschen zugeleitet werden. Das ist die Mission, für welche ich Diener auf Erden benötige, auf dass mein Erlösungswerk fortgesetzt werde, solange die Erde besteht. Immer und immer wieder erwecke ich Diener und Propheten, das heißt, mir ergebene Menschen, die für mich jene Arbeit zu leisten willig sind, wozu ich sie benötige. Und diese sollen meine Liebelehre verbreiten und die Menschen ermahnen zu stetem Wirken in Liebe. Dann erst kann der Erlösungsprozess beginnen. Dann erst kann der Mensch wissend werden und bewusst anstreben, wozu ihm sonst jegliches Wissen mangelt, als Merkmal seiner Unfreiheit, als Merkmal der Geistesnacht, in der die Menschheit dahin wandelt. Licht soll gebracht werden in das Dunkel, und Lichtträger sollen in meinem Auftrag tätig sein, mein Wort zu verbreiten, auf dass die Menschen angeregt werden, mir nachzufolgen, auf dass sie glauben an mich und mein Erlösungswerk und sich durch diesen Glauben die Gnaden meines Erlösungswerkes zunutze machen, auf dass ihr Wille gestärkt werde und sie den Gang zur Höhe zurücklegen können mit meiner Unterstützung, mit meiner Kraft, die jedem zur Verfügung steht, der sie begehrt und durch Liebeswirken sich ihrer würdig macht. Und es wird der Tod überwunden sein. Es wird der Mensch den Tod nicht fühlen und nicht schmecken. Er wird leben in Ewigkeit, wie ich es verheißen habe. Amen.